Schaumbad. So, hallo, herzlich willkommen im Schaumbad, der Podcast, der sich ausreden lässt, habe ich gehört über uns. Dass wir ein Podcast sind, der sich ausreden lässt. Das ist aber ein Kompliment, gell? Das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment. Ja, ein gutes, oder Finde ich ganz nett. Ja, doch. Das zeigt, wie wertschätzend wir gegenübereinander sind. Ja, die Szene wertschätzt sich. Ja. Nee, auch wir, uns beide und die Szene schätzt uns. Genau, ja. Also eigentlich loben wir nur andere Podcasts. Ja. Eigentlich mache ich den ganzen Tag nichts anderes, als rumzulaufen und andere Podcasts zu loben. Auch wenn ich sie nicht so gut finde, lobe ich sie trotzdem. Das ist sehr gut. Also ich bin eigentlich sowas wie Jesus, der ja übrigens Geburtstag hat, übermorgen. Ah ja, stimmt, ja. Ihr hört uns wahrscheinlich, kriegen wir morgen noch gedeichselt, oder? Ja. Damit wir an Heiligabend auch senden, ja. Dann können wir ho, ho, ho oder so. Aber es ist keine Weihnachtsfolge und es ist auch keine Jahresrückblicksfolge. Naja, ich liebe sowieso Menschen, ich bin voll der nette Typ von nebenan. Ich liebe euch alle. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ja? Ja, ich bin einfach ein Gefühlsmensch. Weißt du, bei mir kommt das einfach raus. So. Du hattest diesen Satz gerade abgelesen. Das ist ein Zitat. So was sagt Olli Schulz ständig, sich als Mann des Volkes darzustellen. Und in Wirklichkeit glaube ich nämlich wirklich seine Nummer aus Verpeiltheit und ich liebe die Menschen. Ich habe mir deren Live-Show ihren Weihnachtszirkus angehört. Du warst da? Nee, ich hab mir das angehört. Okay. Ich habe auch nicht im Livestream geschaut, sondern da haben wir nämlich mit unserer Band Snackwolf in Heudeheim nochmal gespielt, organisiert vom Fridays im Treffen 9. Nur kurz, ich war in deiner Heimat unterwegs, ohne dass du dabei warst. Jedenfalls ist Olli Schulz da manchmal ganz schön edgy gegenüber Böhmermann. Also immer so stichelnd und fies. Und ich glaube, so ist der auch in Wirklichkeit. Ja, also der Böhmermann, Olli Schulz tut immer so, als wäre er der nette Kerl und sagt aber ständig, er ist der nette Kerl. Und deswegen glauben die Leute auch, Mensch, Olli Schulz ist voll der nette Kerl. Und das ist meine Taktik für 2024. Ich werde in jeder Podcast-Folge betonen, wie sehr ich die Hörerinnen und Hörer liebe, dass ich voll der einfache Kerl bin, aber einer von euch. Und ich liebe euch alle und ich will doch nur der gute Menschen. Ich will doch nur der gute. Wir können uns doch mal alle umarmen. Wertschätzt du jetzt gerade Oliver Schulz oder ist es eher ein Diss? Das ist eher ein Diss. Ja, aber das machen wir doch nicht in der Szene. Achso, das machen wir, stimmt. Ja, haben wir doch gerade drüber gesprochen. Fest und flauschig klaut uns immer die Witze. Ja, gut. Naja. Die sind gut. Hurensöhne, sagt man. Genau, also mir ist auch aufgefallen, Jan Böhmermann macht auch deine Taktik. Er sagt häufig Wichser. Wichser, Hurensohn, Wichser, ja, das kommt gut an. Du musst einfach Pimmel, Hitler sagen. Und genau, und dann mache ich halt die Olli Schulz-Nummer und mache immer so, ich liebe euch alle. Und das ist dein Vorsatz für nächstes Jahr? Ja, ich nenne das für unseren Podcast die Olli Schulz-Blendgranate. Ich werde die Charmoffensive, damit wir neue Hörerinnen und Hörer nächstes Jahr finden, die Charmoffensive 2024. Da werden wir die Spotify-Zahlen von unserem fünfstelligen Bereich auf den sechsstelligen durchsprechen sind. Dann stimmt auch die Kohle besser. Ja, dann können wir vielleicht auch mal einen Weihnachtszirkus machen. Teurere Mikros kaufen und so. Ich habe auch einen Vorsatz für das nächste Jahr. Ich will mehr lügen. Du willst mehr lügen? Ich will mehr lügen, ja. Auch hier in diesem Podcast? Fairerweise, nee, da lüge ich ja nur. Ja, eben, genau. Nee, ich meine jetzt im Privat- und Berufsbereich oder einfach außerhalb dieses Podcasts, da will ich mehr lügen. Das ist natürlich scheiße. Ja. Also was Schlechtes, schlechter Vorsatz, ja, schlechte Charaktereigenschaft. Aber ich habe was, um das auszugleichen, ich werde dafür dann toleranter gegenüber Lügen sein. Gegenüber deinen eigenen oder den Fremden? Auch? Von anderen Leuten. Von anderen Leuten. Ich ärgere mich immer sehr über belogen werden und lügen und so weiter. Ach so, man kann dich dann auch einfach anlügen. Genau, mich kann man dann mehr belügen, was sowieso passiert. Okay. Aber dafür bin ich dann toleranter dem gegenüber. Genau, weil du auch lügst. Genau. Also sozusagen, wer im Gleishaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, aber wenn alle mit Steinen werfen, wirst du jetzt auch Steine werfen. Also du warst der im Glashaus saß und noch keine Steine geworfen hat. Genau. Im Glashaus der Lügen. Und jetzt hast du auch ein paar Steine in der Hand. Genau, hab mir so ein paar. Mal gucken. Ich werde es nicht übertreiben. Ja. Also ich erstmal langsam steigern, so ein paar Lügen und dann aber toleranter sein gegenüber Lügen. Genauso dachte ich mir auch mit Fehlern. Ich will mehr Fehler machen nächstes Jahr. Du wirst aber auch toleranter gegenüber Leuten, die Fehler machen. Genau. Finde ich gut. Gerade ich als Mann des Volkes, der euch alle da draußen liebt. Ich bin ein Mann der Liebe. Wie Jesus, der wie übermorgen Jesus, Geburtstag hat. Also wenn ihr die Podcast-Folge hört, wahrscheinlich heute. Ich würde sagen, wir nehmen uns dann wirklich vor, dass wir die noch. Ich denke mal, 99% der Hörer und Hörerinnen werden das an Heiligabend hören. Unterm Baum mit den Eltern. Mit der Familie. Mit der ganzen Familie. Einem schönen Glas, schweren Bordeaux. Als Eltern, bei den Eltern unsere väterlichen Töne hören. Wir haben euch wirklich lieb. Genau. Ja. Ho, ho, ho. Darf ich noch kurz ein paar Sachen für diese Folge machen, damit die Leute dranbleiben? Oh ja, ein Ausblick. Ich war nämlich letzte Woche in einem Podcast zu Gast auch. In dieser Sendung. Ja, aber das wollte ich dir jetzt noch so erzählen. Ich war bei der Plattenschau im Podcast zu Gast. Ja, okay, bei, wie heißt es? Plattenschau. Wie heißen die? Florian und? Nathalie. Chris. Nathalie. Ja, Chris macht das Audioformat nicht. Das ist Nathalie. Okay. Ja. Sozusagen genauso nett wie Chris, der Berg. Mhm. Nur ohne, also mit wesentlich weniger Gesichtsbehaarung. Nämlich gar keiner. Also. Oh, zu dem Thema Gesichtsbehaarung muss ich gleich auch was sagen. Ja. Also wir haben Thema Gesichtsbehaarung. Dann habe ich unsere Dezember-Folge vom letzten Jahr gehört. Nur schon mal als kleiner Ausblick. Wir bringen da noch eine Zwischen-den-Jahren-Folge. Deswegen wollte ich schon mal die Todesliste. Die kommt aber erst nächste Folge nachschauen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir in der Dezember-Folge noch keine Vorausschau gemacht haben, sondern im frühen Januar in der nächsten Folge. Deswegen habe ich mir anderthalb Folgen von uns angehört. Oh Gott, der Armer. Mir ist dabei was Wahnsinniges, Interessantes aufgefallen und mir ging heute nämlich auch so, der Podcast, der ist ja heute noch so ein bisschen. So geht es mir eigentlich und bei jedem haben wir uns, Podcast. Letzte Dezember-Folge waren wohl draußen, also die haben wir ungefähr so am 18. aufgenommen, waren draußen minus 12 Grad, jetzt ist nur Pisswetter, jetzt ist plus schon mal 12. Besser und wir waren wahnsinnig durch in dieser Folge und dann habe ich angefangen die Januar-Folge zu hören und unsere Stimmen sind ganz anders. Wir klingen zuversichtlich und fröhlich, aber ich glaube, der Hauptgrund daran liegt, wir waren beide auf den Kanaren, auf jeweils einer anderen Insel zwar, aber wir kamen gerade aus dem Urlaub. Und wie gut gelaunt, wenn du die Dezember-Folge aufhörst, die fast schon, ja, so, also melancholisch durchgängig ist. Und dann kommt auf einmal die gute Laune-Folge im Januar. Ich setze mal auf den Effekt. Also ihr seid jetzt in der traurigen Folge, aber... Ja, wenn das, aber das ist jetzt die traurige Folge. Ich habe mir aber vorgenommen, kein Rumgeheule, Rumgejammer zu machen. Okay, das ist sehr gut. Mir ist nämlich auch bei der Folge aufgefallen, dass ich mich schon letzten Dezember wahnsinnig die ganze Zeit über Friedrich Merz aufgeregt habe, wie eigentlich das ganze Jahr über. Und auch über Richard David Brecht, den du ja immer noch nicht kennst. Nee. Aber auch im Dezember 2022 habe ich mich schon über Richard David Brecht aufgeregt. Deswegen, hatte mich über beide in der Liste für heute und habe jetzt rausgestrichen, weil ich mich schon seit einem Jahr über diese zwei alten komischen Männer aufrege. Da hast du dich eingeschossen auf zwei Typen. Genau. Aber Friedrich Merz ist doch jetzt der Oberbürgermeister von dieser sächsischen Kleinstadt. Vermutlich. Ja, muss man. Ein AfD-Politiker ist. Genau, in irgendeiner sächsischen Kleinstadt gibt es jetzt einen AfD-Oberbürgermeister. Nee, das ist sein Bruder Willi Merz. Wie heißt das Kaff nochmal? Lauda oder so? Ah ja. Steuner. Benannt übrigens nach dem österreichischen Rennfahrer. Lauda Tussi. Omnia Signore. Lauda Tussi. Das ist so ein evangelisches Lied. Ja, ja. Kenne ich aber. Ja? Wird auch in der katholischen Kirche. Die singen das auch. Aha. Ja, aha. Wurde geklaut. Nicke Lauda meinte ich natürlich. Deswegen habe ich mich besonnen und habe heute extra, ich habe zwei Sachen aus Social Media dabei, die mich ein bisschen irritieren und lustig sind. Nein, lustig sind sie vielleicht doch nicht. Und dann habe ich noch mitgebracht, und das ist das zweite, unsere HörerInnen werden es lieben, denn unsere von uns erfundene Rubrik, die wirklich von uns erfunden wurde, ist wieder da, unsere Lieblingsrubrik. Der hässliche Blu-ray. Der kommt heute. Der wieder. Hässliche Blu-ray. Ich habe einen kleinen hässlichen Blu-ray dabei. Ah, ja. Wir hatten lang keinen mehr. Das ist meine Lieblingsrubrik eigentlich. Nach Tiere. Und ehrlich gesagt müssen wir jetzt mal Friedrich Merz und Richard David Brecht danken, dass ich mich schon seit einem Jahr über sie aufrege und sie mich konstant zum Aufregen bringen und ich gar keine Zeit mehr für andere Leute habe. Dann habe ich gedacht, nein, diesmal rege ich mich nicht über euch auf, in spezifischen Fällen. Jetzt suche ich mal einen schönen hässlichen Blu-ray raus. Also von daher, Props gehen raus. Was wir lange nicht hatten, auch Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Stimmt. War auch eine beliebte Rubrik. Aber das war ja auch, ehrlich gesagt, so eine Rubrik, die du gerne bespielt hast. Ja, ja. Ich bin der Pipi-Kacker-Mann. Ja, da würde ich aber auch gerne nochmal... Ja, muss ich mir mal wieder Dinge, die in Körperöffnungen kommen... Als neue Rubrik, oder wie? Zwischen meinen Beinen hängen. Ein Zäpfchen, gell? Deutsche Comedy. Ich hasse meine Frau. Oder? Ja, so funktioniert ja, sie. Genau. Ja, genau. Ach, übrigens, um noch den, die Triage der alten Männer, die mich nerven, voll zu machen. Ich habe eben noch eine Vorschau für den, der kommt doch zum Glück heute, während dem wir aufnehmen, den Jahres, den satirischen Jahresrückblick von Dieter Nuhr gesehen. Oh. Und allein schon die Vorschau im ersten war so schlimm, dass ich schon wieder wütend war. Ja. Ja. Weil er hat gesagt, das war ein schlimmes Jahr, aber ich freue mich drüber, denn heute Abend wird lustig. Heute Abend wird lustig und nicht gegendert. Nein, natürlich. Denn das ist voll schwul. So. So hat es, so stelle ich mir die Ansage vor. Und der Rundfunkrat denkt sich, ja, schon krass, aber müssen wir ja auch bedienen. Ja, und Dieter Nuhr sagt ja die ganze Zeit, dass man im Fernsehen nichts mehr sagen darf, wenn wir Dieter Nuhr jetzt wirklich die Sendung wegnehmen, dann hat er ja sogar noch recht. Also lassen wir ihn einfach weiterhin dieses rechtskonservative Zeug sülzen. Genau. Ja. Ja, das macht so viel Sinn wie mit, was weiß ich, wenn eine normale Partei wie die CDU mit der AfD koalieren würde. Ja. Ja, das machen wir, um die unter Kontrolle zu halten. Ja, dann muss ich auch wieder zurückrudern. Dieter Nuhrs Comedy-Programm ist in Teilen rechtskonservativ, aber auch in vielen Teilen rechtspopulistisch. Gesichert rechtspopulistisch? Nö. Aber soll der uns mal verklagen? Ja. Ja. Nee, es ist, ich finde, ich mag diese Bezeichnung, es ist gesichert rechts. So wie man Bernd Höcke einen Faschisten nennen darf. Genau, das gesichert genau. Rechtsradikal ist der. Ja, nee, nicht. Doch, rechtsradikal. Nee. Ja, irgendwie so. Ja, ja, gesichert auf jeden Fall. Ich finde es schön, wenn es eine Institution gibt, die dann sowas gesichert. Ja, jetzt habe ich gerülpst, wie so ein Mann des Volkes. Ich habe übrigens auch so einen kleinen Untertassenteller, da habe ich immer meine Fußnägel, die sammle ich da. Ja, ja. Ja. Du musst nur mal deine Vorhaut wieder waschen. Bist du dir auch gerade die Füße am Eincremen, Peter? Du bist hier doch die Füße am Eincremen. Ja. Mit meiner Eichel. Ja. Ja. Ja. Ich schmiere meine Eichel über meine Füße. Tiere, hallo. Jetzt zu Tiere. Ja, hallo, nee. Willkommen bei Fest und Flauschig. Ja, Tiere, die es... ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol, aber manchmal trinke ich dann doch ein Bier. Ich esse ja kein Fleisch. So ein leckeres Gelee-Brötchen mit Schweinekrustenbraten und dazu ein Kaffee. Maurermarmelade. Und Kaffee. Bisschen Maurermarmelade draufschmieren. Oh, jetzt haben wir uns heute auf die eingeschossen. Ja, aber die sind, wir sind Wertschätzer. Wir sind Wertschätzer. Alle anderen Podcasts finden wir auch super, wie zum Beispiel die Plattenschau, da war ich ja letzt zu Gast. Ja. Die sind super. Genau. Mhm. Wir sind eigentlich sowas wie Good Cop von oder Good Cop, Fat Cop. Aber fett und gut. Also beide gut, aber einer ist fett. Ja. Wer das ist, verraten wir nicht. Nee. Seht ihr bei der nächsten Live-Show. Ja. Einer von uns muss noch hart zunehmen. Ja. Genau. Zum Thema. Ich überlege gerade bei wer war denn, jetzt bin ich voll bei Duos, wo einer dick und einer dünn ist. Dick und doof. Ja, aber ich hatte Klaus und Klaus im Kopf. Ich glaube, da war einer klein und dünn und der andere war dick, aber ich bin mir unsicher. Ja, war einer von Klaus und Klaus bisschen dick? Bisschen runder. Ja, oder weil die beide Wildecker Herzbuben waren ja beide dick. Ikonische, sind drei, oder? Ikonische dicken Duos. Sind es nur zwei? Die Wildecker Herzbuben waren zwei, ja. Ach so, ich dachte, es wären drei oder vier. Ja, ich glaube, da waren die Zillertaler Schürzenjäger. Die waren zu 28. Okay. Ja. Auch eigentlich ein super Bandname. Ja. Fällt mir gerade auf. Ich will noch ein bisschen was Weihnachtliches erzählen. Das ist gut, weil wir senden ja heute an Heiligabend. Aber auch was... Lalalala. Weißt du, das ist ja der Spagat eines Podcasts. Du musst Moment mal, aktuell ich dachte, das ist der Podcast, der sich ausreden lässt. Trotzdem, ich mache heute, alles wird hier heute einsortiert. Du musst aktuell sein. Für die Leute, die dranbleiben und dich immer aktuell hören. Du musst aber auch zeitlos sein. Aber so ein paar kleine Heiligabend-Dinger können wir uns rausnehmen. Die meisten Leute hören das irgendwann 2027. Im Freibad, ja. Wenn der Nahostkonflikt auch schon gelöst ist. Für immer. Für immer. Ja. Ja. Von uns. Ja. Nee, von uns nicht. Das können wir vielleicht dazu sagen. Wir werden es nicht lösen. Nee, wir werden es nicht lösen, aber es wird für immer gelöst sein. Und hallo in 27, gerade im Freibad mit deinem modernen Smartphone, wahrscheinlich brauchst du gar keine Kopfhörer mehr, weil das ist ja schon implantiert. Erst in drei Jahren, irgendwie hören die uns dann anders. Nein, die sitzen in fliegenden Autos gerade. Wie läuft denn gerade der Prozess in Den Haag? Ist Putin schon verurteilt? Könnt ihr uns mal aus der Zukunft schreiben? Nee, ich glaube eher, dass Miroslav Klose gerade irgend so einen Skandal hat. Miroslav Klose. Miroslav Klose, wegen Kriegsverbrechen. Miroslav Klose. Ja. Ist der im Moment irgendwie... Nein, gar nicht. Okay. Überhaupt nicht. Aber es kann ja sein. Du meinst, der taucht jetzt auf, so. Es kann sein, dass er bis 2027 irgendein Kriegsverbrecher... Unser Goldjunge. Ja. Hat er denn mal ein entscheidendes Tor gemacht? Nee, der war Olli Bierhoff. Der hat sehr viele Tore. Der hat viele Tore gemacht, aber hat er ein entscheidendes... Tore gegen Saudi-Arabien. So wie Golden Goal. Ja, ja, der hat... Olli Bierhoff. Wichtige, tolle... Okay. Tolle Tore hat er. Ja. Richtig in den Winkel reingezimmert, wie Pirlo damals. Reingepirlot sozusagen. Ja, ja, genau. Schön mit der Viererkette angegriffen, in die Spitze, in den Winkel, dann hier in die Gasse reingeschickt. Ja, schön den Elber in die Ecke reingeballert hofft, sozusagen. Genau, ja. Mit dem Trio Infernale vom VfL Stuttgart. VfL, unser VfL. Der VfL. Wir sind Jungs aus Esslingen. Und sind komplette Vollbauern, die irgendwie einmal in der Woche nach Stuttgart fahren zum Fußball und singen. Achso, ich dachte, das Stadion steht da. In Esslingen? Ja, West-Esslingen. Die Witze kannst du als Stuttgarter Podcast machen. Wehe, du würdest, wenn wir jetzt ein Kölner Podcast waren, allein die Witze über den FC, wir werden gecancelt. Ja. Tolerante Köln, aber wehe, du sagst, was jeden FC, hast du was jeden FC gesagt? An der Grenze der Cancelei zu tanzen, bringt das Geld. Ja. Genau. Okay. Wir lieben euch. Ja, ja. VfL Stuttgart. Euch. Wir müssen immer an der Grenze der Cancelei tanzen. Die AHA-Kampfbahn. Genau. Wir sehen uns dort. Adolf Hitler, Adolf Hitler Kampfbahn, ja, so heißt das Stadion. Ja, ach so. Heute MHP Arena. Okay. Was auch immer so MHP hieß sein die, soll. So hieß ja dieses Stadion wirklich mal. Aber ich, so mit der Abkürzung, hätte auch in den 80er Jahren einfach die AHA Take on Me, dass sie nach, das meinte ich jetzt eigentlich. Ich war mal auf einem AHA-Konzert in diesem Stadion. Siehst du? Und da wurde nämlich kurz AHA Arena genannt. Genau. Nee, es war Depeche Mode. Ah. Das ist aber für mich eigentlich das Gleiche. Die liebe ich ja, weil ich bin über 40. Ja, ja. Und komme aus Ostdeutschland. Ja, jeder über 40 in Ostdeutschland liebt Depeche Mode. Ich bin Mitte 20. Und lieb die so aus kultigen Gründen, weil so große, brüdermäßige Menschen wie du für mich einer bist, ich die geil finden. Die, ja. Ich höre nur die Depeche Mode. Ja. Oh, so. Wie ich die Depeche Mode liebe. Aber vielleicht wäre das mal ein Grund, weil sie ja in Ostdeutschland wirklich sehr beliebt sind, dass die Depeche Mode vielleicht mal in Lauda spielt, um da nochmal... Der Ort hieß nicht Lauda. Okay, vielleicht sollten wir dem Ort auch... ist ja auch egal, in diesem scheiß AfD-Kaff spielt... um denen nochmal Demokratie beizubringen. Ja, vielleicht dann mal einfach da mal droht, hin. Jetzt spielen Depeche Mode, findet die bitte Pirna, gut. Pirna. Jetzt spielt Depeche Mode, die fandet ihr früher auch gut, die spielen jetzt und danach wählt ihr wieder demokratische Parteien, weil sonst kommt als nächstes Bono mit U2. Genau, ich meine, Depeche Mode fängt mit einem D an, genau wie Demokratie. Und deutsche Demokratie. Genau. Muss in den wie Deutschland Demokratie-Modus auch. Wieder zurückfinden. Aber auch wie Daniel oder David. David Stern. Irgendwie so. Okay. Wir tanzen an der Cancelungsgrenze, Um Geld zu verdienen. Ja, aber ich bin eher so ein Typ, der die Leute mag und liebt, weißt du? Ja, ich bin so ein noch einfacher Mensch. Ich will einfach nur Kohle verdienen. Weißt du, immer mit deiner Politik, mit der Politik da. Ich will einfach nur Kohle verdienen. Okay. Ja, why not? Genau, aber ich habe euch jetzt die ganze Zeit heiß gemacht auf Haarwuchs im Gesicht. Genau. Und Weihnachten. Und ich bin dir auch dazwischen gegangen, weil heute lassen wir uns nicht ausreden. Ich höre dir zu. Ich habe einen Adventskalender von Pflegeprodukten, für Pflegeprodukte gekriegt. Ich habe eben, wir nehmen ja heute in dem Studio auf, wo du auch im Souterrain wohnst. Oui. Und war eben in deinem Wohnzimmer und habe auf die Fensterbank gesehen und da waren ganz viele kleine Tübchen. Ja. Und wenn du hinter mich blickst, siehst du, warum. Ah, da ist der kleine Adventskalender. Ich weiß sogar, von welcher Drogeriemarktkette er ist. Drogeriemarkt, abgekürzt D wie Drogerie, M wie Markt. D, M. Von K. D, M. DMK. Markt. Nee, Marktkette. Ach, Kette, ja. Drogeriemarktkette. Genau, von DMK habe ich dann, von der Hausmarke von DMK. Wir können auch gute ruhig, Sachen drin. Wir können heute auch ruhig DM-Werbung machen. Weil hier dieser Rossmann-Typ schreibt ja die ganze Zeit mit irgendeinem Co-Autor Bücher und stellt die in seine Filialen rein, damit er Bestseller-Autor ist. Als Autor hasse ich den. ich hasse Dirk Rossmann. Ja. Ja. Ja, das. Weil er den Buchmarkt kaputt macht. Du musst halt auch Milliardär sein, dann könntest du dein Buch besser pushen. Ja, und ich bin Milliardär. Ich besitze eine Drogeriemarktkette, aber die einfach nur DM abgekürzt wird. Und hast du schon mal bei DM ein Buch von mir stehen sehen? Ich wusste nicht, dass DM dein Laden ist. Ist mein Laden. Hm. Ja. Das erklärt alles, warum du so sehr teure Uhren auf einmal trägst. Nee, ich habe den schon recht lange, weil ich habe in den 90ern und Anfang der 2000er sehr viel Geld damit gemacht, dass ich immer so kurz vorm rechten Rand Comedy gemacht habe. Ah. So ein bisschen edgy. Und dann haben die Leute gesagt, boah, der ist aber krass. Und damit habe ich recht viel Kohle gemacht. Und die musste ich irgendwo investieren, weil sonst hätte mir die Finanzamt weggenommen. Und dann habe ich eine Drogeriemarktkette erfunden erstmal. Okay. Und die, da hatte ich aber dann einen Geschäftsführer eigentlich nur scheinmäßig eingestellt. Und der hat er dabei ernst genommen. Also ich habe immer so ein Zwinker-Zwinker Bewerbungsgespräch mit dem geführt. Und dann machen wir noch ein paar Filialen, vor allen Dingen in Kleinstädten. Also schön mit dem Parkplatz, am besten irgendwo an den Aldi ran oder an den Rewe recht nah. Die Leute dann überlegen, nee, der Katzenstreu und so, das nehme ich da. Und habe immer so Zwinker-Zwinker während des Gespräches gemacht. Und der Typ war aber zu guter Geschäftsführer. Ach, seitdem habe ich halt eine gut florierende Drogeriemarktkette. Das ist bitter. Und jetzt bist du Multimilliardär. Jetzt bin ich Multimilliardär. Mit Geld vom rechten Rand. Nee, ich wusste nicht, dass du in den 90ern schon mal einen Podcast hattest. Kein Podcast. Eine Radiosendung. Ja, damals hat man Radio gemacht und ich war im Fernsehen. Also ich lief die ganze Zeit bei Viva nach Nils Ruf, der war ja auch edgy. Der war aber vor allen Dingen Sexist. Ja, wohl auch, wenn man die Viva-Doku gesehen hat, auch hinter den Kulissen. Also, und danach lief ich. Also nach Nils Ruf und vor Lämmermann. Der hatte die lustige Frisur. Oh, Lämmermann. Lämmermann fand ich aber geil, tatsächlich, als 12-Jähriger. Lämmermann? Einfach nur wegen den Haaren. Ja, und zwischen Nils Ruf und Lämmermann, da lief meine Show. Ja. Ich habe damals zum Beispiel dann so Witze gemacht, wie der Friedrich Merz eigentlich mit seiner Leitkultur total recht hat. Und so Zeug habe ich dann gemacht. Ja. Ach, lass doch mal Friedrich Merz in Ruhe. Nein, ich hab ja damals seine Seite, damit habe ich ja viel Kohle gemacht. Deswegen muss ich mich heute reinwaschen. Du hast ihn wahrscheinlich groß gemacht damals. Nee, der war schon recht, also von der Körpergröße war er gleich groß. Ich hasse meine Frau. So war meine Show ungefähr. Danach kam Lämmermann, hat die Leute wieder runtergeholt. Ja. Ja, cool. Gesichtshaare. Gesichtshaare, genau. Ich habe einen Adventskalender von DMK. Ja. Von die Drogeriemarktkette. Schmalea. Und heute war ein, ich habe es hier stehen. Ich habe es hier. Ein Bartshampoo drin. Oh. Und ja, fühle ich mich gemobbt. Weil ich keine Gesichtsbehaarung habe. Das ist auch so ein Männerkalender, gell? Ja, ja, nur für richtig Hodensack-Personen. Das ist auch super. Steht auch noch Merry Christmas auf dem Bartshampoo. Auf jedem. Ich habe jetzt 25 kleine Fläschchen hier. Wie viele Tage hat der Dezember? 31. Wie viele Tage hat ein Adventskalender? 24. Ich habe 24 kleine Fläschchen. Wo überall Merry Christmas über das ganze Jahr übersteht, wo du die benutzen wirst. Ja. Das ist ein bisschen so wie. Na, ich kann es ja nicht benutzen, weil ich keinen Bart habe. Unser Freund Lux von Egon Forever hat ja auch so einen schönen Comic immer zu Weihnachten. Da kriegt so ein Typ gerade sein Geschenk und ist, glaube ich, eine Tasse oder so. Und dann so, oh, mit Weihnachtsmotiv. Und dann ist nur die schenkt, die Sprechblase so, ja, weil ja gerade Weihnachten ist. Und das sagt eigentlich alles aus über diese Weihnachtsgeschenke, wo Weihnachten draufsteht. Man hat die ganze Jahr über und dann steht halt Merry Christmas drauf und du denkst dir halt so im Mai, wenn du zum ersten Mal dein Bartshampoo benutzt, wenn der endlich gewachsen mein ist. Bart wächst. Genau. Ich lasse mir jetzt meinen Bart wachsen bis Mai. Er hat aber 2-in-1-Effekt. Bart und Conditioner. Also Shampoo und Conditioner. Boah. Oh, du hast ein bisschen von dem Zeug in deinem Bart. Du kannst gerne ein bisschen deinen Bart damit waschen. Ja, guck mal, das läuft hier auch runter. Ja. Mhm. Aber, also muss man ehrlich sagen, deswegen wollte ich mal dran riechen. Riecht es gut wenigstens? Ja, es riecht halt wie ein normales Shampoo. Ja. Nicht so Rum-Männer-Shampoo, weißt du, so eine Mischung aus Holz, Teer und Patchouli. So. Ja. Für mich ist das völlig überfordernd, dieser Kalender, weil meine komplette Hygieneprodukt-Einkaufsroutine ist einmal im Monat so eine 3-in-1-Flasche. Gesicht, Arsch und Haut. Steht dazu auf der Flasche auch? Nee, irgendwie, also Haare. Gesicht, Haare, Haar. Körper. Gesicht, Haare, Körper, ja. Das hält mir dann einen Monat und dann kaufe ich ein neues. Ich bin ja sogar noch weiter. Und Zahnpasta kaufe ich, weiß nicht, alle 3 Jahre oder so. Ich bin noch weiter. Ich habe von so einem hippen Start-up aus Stuttgart Duschgel in Seifenform. Das ist aber keine Seife. So ein Block. So ein Block, ja. Oh Gott, und da ist auch Shampoo mit drin. Aha. Und damit kommst du nämlich 3 Monate hin. Du hast einfach nur so ein, wie so eine Seife, nur als du, schäumt besser auf als Seife. Das ist der einzige Unterschied. Kann man es auch für den Bart benutzen? Kann man auch für den Bart benutzen. Kann man sich damit die Fingernägel schneiden? Nein. Nein, gut, weil das war ein tatsächlich gutes Produkt. An der Nagelschere? Es war ein Nagelknipser drin. Hast du keinen besessen vorher? Doch. Okay. Deshalb war es eigentlich ein Scheißprodukt, weil ich habe ja schon mal einen. Ja. Es gibt wollen ja wir den verlosen? Ja, ich habe den schon benutzt. Okay. Ah, dann ist er eher wertvoller noch. Also. Vielleicht nach meinem Ableben. Vor allen Dingen, weil wir noch immer nur 37 Facebook-Likes oder so haben. Wir sagen auch wieder, die Verlosung läuft nur bei Facebook. Facebook. Kommentiert bitte bei Facebook unter irgendeinem Foto, am besten ein Foto von Juni 2019. Wenn ihr da drunter schreibt, ich will den Clipper, dann seid ihr im Lostopf. Genau. Ja. Juni 2019, guckt mal. Ja, irgendein Foto aus dem Sommer. Aber darf nicht von diesem Jahr sein. So. Ja. Ja. Dieses Jahr gibt es auch keine Fotos mehr. Facebook ist kein... Stimmt, Nicoletta macht ja jetzt unser Insta. Genau, und Facebook vernachlässigen wir einfach komplett, gell? Oder wir können es auch in Instagram verlosen. Naja, das macht unsere Social-Media-Abteilung. Es gab noch ein Produkt, das wirklich toll war in dem Adventskalender, nämlich Fußbutter. Das klingt... Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist lustig. Ich hatte gute Laune den ganzen Tag. Es klingt halt einfach lecker. Ja. Also Fußbutter klingt irgendwie so... Genau, weil Füße sind grundsätzlich schon mal lecker. Ja, irgendwie nicht, aber zusammen mit Butter irgendwie so. Butter ist lecker und Füße sind... Füße klingt auch einfach so, als würdest du deinen Füßen was richtig Leckeres tun. Nicht was Gutes, sondern was Leckeres. Was Leckeres. Ja. Schön draufschmieren. Gerade bisschen, so, wenn man Salami noch drauflegen. So aus dem Großraum Köln kommt, weißt du, lecker Füßchen. Da denke ich dran, weil du sagst ja auch, alles, weil Gutes ist ja auch lecker. Weißt du? Das ich habe mir meine Füße eingebuttert, damit ich Niederländisch. Lecker Füßchen habe. Auf Niederländisch heißt auch lecker, einfach gut. Ja, so wie im Rheinland, ja. Ja. Aber Rheinland ist ja, nennt man ja auch Fußbutter klingt so, als könntest du dir lecker Füßchen damit machen. Ja, schön lecker. Schatz, guck mal, ich habe mir heute lecker frisch Füßchen geknipsten gemacht. Nägeln. Ja. Genau. Schreibt in die Kommis. Genau, Fußbutter und dann war noch ganz viel anderes Zeug, was ich niemals benutzen werde. Ja, leider. Alles in kleinen Plastikflaschen. Ja. Ja, also mir wurde gesagt, das ist dann praktisch, wenn man mal mit Handgepäck fliegt. Aber auch schon, das ist auch so 2017 irgendwie, wann fliegt man denn noch mit Handgepäck? Ja, ja. Genau. Ich war lange nicht mehr mit Handgepäck. Weißt du noch, in den Anfängen unseres Podcasts, der jetzt 100 Jahre alt ist, habe ich noch von Handgepäckreisen erzählt, weil ich dienstlich da unterwegs war für mein Viva-Format. Nach Nils Ruf und vor Lämmermann lief. Stimmt, da bist du viel rumgejettet. Ja, David Bowie in 94. San Francisco. Ja, und da hast du nur dein kleines Köfferchen gepackt. Aber in den 90ern durfte man doch auch noch größere Mengen Flüssigkeit im Handgepäck mitnehmen. Das haben die erst mit dem 11. Stimmt. September, ja. Mit 9-11. Ja, nach 9-11 hat sich viel verändert. Yes-11. Ja. Apropos am rechten Randfischen und Rechtspopulismus, willst du Witze mit Annalena Baerbock hören? Vielleicht nach der Pause. Ah, die gehen recht schnell, weil danach kommt der hässliche Plural. Oh ja. Jetzt sind eigentlich auch gar keine Annalena Baerbock-Witze, aber ich war auf einer seriösen, ich glaube, es war sogar bei Zeit Online oder so. Darunter kommen ja dann immer noch so Redaktionsangebote mit echten Artikeln und darunter kommen dann so Fake-Artikel. Mit so Bildern, wo du auf andere Werbetreibende geleitet wirst. Ach so. Kann ich nicht beurteilen, weil ich habe Zeit tatsächlich gekauft. Okay. Bei mir wird da keine Werbung angezeigt, weil ich bin nämlich aus der Oberschicht und ich habe dieses. Ja, ich überlege mir auch für nächstes Jahr ein Plus-Abo zu machen. Die Blätter, die. Einfach auch einen guten Journalismus zu unterstützen. Nee, aber ich überlege ehrlich, ich habe das Login von meiner Mutter oder so. Die okay, aber ich überlege wirklich nichts mehr zu tun, weil irgendeinen guten Journalismus muss man ja noch unterstützen. Nachher hören die Kids nur bei YouTube, was sie politisch denken sollen, ja, weil es keine Zeitung mehr gibt. Jedenfalls war da so eine Internetwerbung, da war einfach nur ein Bild von Annalena Baerbock und unter dem Bild waren aber 2 Headlines, die du anklicken konntest. Dumme Schlampe, blöde Fotze. Nee, noch schöner, weil Headline Nummer 1 war Annalena Baerbocks Freund könnte dir bekannt vorkommen. Okay. Das ist jetzt erstmal noch nicht so verdächtig, außer dass Annalena Baerbock verheiratet ist. Ich schätze mal, dass es Thomas Müller ist. Und dann, zweite Headline, genau darunter, unter dieser Headline war, Annalena Baerbock verließ ihren Ehemann für diese Frau. Oh. Also sie ist nicht verheiratet, hat einen Freund, der scheinbar ein Promi ist, hat aber auch zeitgleich ihren Ehemann verlassen, weil sie jetzt homosexuell ist und eine Frau. Die ist jetzt mit Alice Weidel zusammen. Annalena Baerbock ist jetzt mit Alice Weidel zusammen, weil Alice Weidel endlich gemerkt hat, dass sie als Rechtspopulistin nicht mit einer muslimischen Frau in der Schweiz leben kann. Deswegen ist Alice Weidel jetzt nach Deutschland gezogen und lebt mit einer schönen Frau zusammen. Mit einer Niedersächsin. Mit einer sehr gut angezogenen Niedersächsin. Gut angezogene, gepflegte Niedersächsin, die nicht mit Promis bumst. Na, Alice Weidel ist ja ein Promi. Stimmt. Ja, Politik kann sie keine machen. Zählt so jemand als Promi? Alice Weidel? Ja. Ich finde, sie zählt mehr als Promi als Politikerin. Das stimmt. Ja. Politikerin ist sie ja nicht. Nee, und prominent ist sie, weil wir über sie reden. Sie ist eine Person des öffentlichen Lebens. Sie ist halt Geschäftsfrau. Also eine eiskalt kalkulierende. Sie will Geld verdienen. Sie ist eigentlich, ich glaub nicht, dass sie das, was Carsten Maschmeyer im Finanzsektor war, ist Alice Weidel in der Politik. Ja. Ein skrupelloses Arschloch. Genau. Ja. Weil Weidel ist schwer mit Hitler zu vergleichen, auch komplett rechtsradikal. Ja. Aber Hitler fand das, glaube ich, auch so cool. Und ich glaube, Hitler hat es nicht gemacht zum Kohle machen, oder? Nee, der hatte so einen Machtkomplex. Ja. Ja. Also wen mal da von der Tendenz her, aber den Namen wollte ich heute nicht mehr sagen. Hitler? Nein. Wer das auch eher macht, um zu zeigen, dass er der große Macker ist. Höcke? Auch, ja. Und Friedrich Merz. Ach, Merz. Ja. Das ist so die Macker-Runde. Ja. Hey, Macarena. Das ist ein guter Punkt, in die Pause zu gehen, oder? Du wolltest ja eben schon die Pause haben, oder hast du jetzt noch was? Ich brauche eine Pause, ich brauche nur eine Überleitung. Wir haben jetzt den Abbinder hässlicher Plural. Genau, ihr hört gleich den hässlichen Plural. Ich gehe kurz aufs Klo und drücke mir einen Pickel aus der Nase aus. Reib meine Füße mit Vorhaut ein. Fußbutter. Und ich bin Mann des Volkes und ein Bier geht schon. Juri! Der hässliche Plural des Monats. Der hässliche Plural. Ja, was hast du mitgebracht? Ja, muss nochmal nachgucken. Nein. Oder ist das grade, so hässlich? Nein, ich wollte das Wort gerade sagen und dann ist mir eine Folge, kennst du noch Christian Ulm als Knut Hansen bei Mein neuer Freund? Ja, mit dem Hund. Ja, der hat ja so verschiedene Rollen irgendwie. Ah nee, ich verwechsel ihn gerade mit Olli Dietrich. Da gab es auch einen Hansen, aber Ulm hat ja mal immer so unangenehme Charaktere gespielt und die Frauen mussten immer so tun, als wäre er ihr neuer Freund. Ich erinnere mich. Und da gab es den Charakter Knut Hansen und der hat die ganze Zeit immer so schlechte Witze erzählt und war auch so ein bisschen eklig, so ein Kleinkünstler irgendwie. Genau, und da kam mir gerade nämlich, als ich das Wort sagen wollte, ist mir Knut Hansen eingefallen mit dem Witz. Deswegen werde ich jetzt das Wort, also den Singular mit einem Witz von Knut Hansen einführen. Und zwar, was ist der kleinste Dom der Welt? Der kleinste Dom? Der kleinste Dom der Welt. Dom, der Dom, oh, Dom. Der kleinste Dom der Welt. Oh, Dom, es hat auch ein Plural, das weiß ich. Nee, was ist der kleinste Dom der Welt? Das ist Kondom. Genau, ein Stehplatz. Und das ist auch der hässliche Plural. Wie ist der Plural von Kondome? Ach, von Kondome. Nicht von, also Dom ist ja Döme, würde ich sagen. Auch du hässlich. Hast den Plural gerade gesagt. Was? Was ist der Plural von Kondome, hast du gerade gesagt. Von Kondom. Kondome. Ja, stimmt. Aber, und jetzt kommt nämlich das Aber. Okay, weil das finde ich jetzt einfach nicht schlimm. Ja. Da ist einfach ein E dran, das steht auch auf jeder Kondompackung. Aber, 12 Kondome. In ganz genau. Geschmacksrichtungen. Aber laut Schokolade, laut Nikotin. Es ist noch ein zweiter Plural. Melone. Extra weit mit Noppen, bla bla bla. Käsespätzle. Ja. Aber deutscher Sprache und Duden ist noch ein zweiter Plural erlaubt von Kondome. Also Kondome Es ist aber noch ein zusätzlicher Plural erlaubt, der sprachlich in Ordnung ist. Dann nehme ich Kondome. Nee. Kondome? Nee. Wo kann man noch? Kondomanten? Nee. Kondomie? Nee. Konden? Soll ich denn sagen? Ja, bitte. Löse auf. Kondoms. Kondoms. Ja, Condoms. Ja, aber auf Deutsch halt einfach dann. Also ganz normal geschrieben. Kondom und ein S. Ah, das ist doch der Genitiv. Des Kondoms. Ja, aber ist auch als Plural erlaubt. Kondoms. Ja. Und jetzt stell mal vor, du gehst in den Drogeriemarkt und sagst, ich hätte gerne 12 Kondoms. Dann klingst du ja wie jemand, der gerade aus der Grundschule, hallo Frau Kassiererin, ich hätte gerne 2 Kondoms. Habt ihr Kondoms? Habt ihr Kondoms? Und dann würde ich noch gern von den Haribos ein paar naschen. Hallo, grüß Sie, Frau Verkäuferin, ich hätte gern 12 Kondoms. Ein Kondomskäufer, ein Kondomskunde. Also fand ich schon einen hässlichen Plural. Kondoms ist schon hässlich. Ja. Deswegen habe ich auch den ersten normalen Plural schon natürlich nicht extra, aber den normalen kennt man ja. Kondome. Ja, das ist auch ein Klasse. Also ja. Vor allen Dingen aus der Werbung mit Ingolf Lück und Hella von Sinn damals an der Kasse, gib AIDS keine Chance. Erna, was kosten die Kondome? Genau, das ist ein klassischer Plural, den man auch eher, das Wort benutzt man eher im Plural als im Singular. Also ich habe ein Kondom, ja, kommt mal vor, aber man kauft Kondome. Hast du Kondome dabei? Aber du kaufst ja keine Kondome. Kondome in Urlaub mit. Ich nehme noch ein paar Kondoms. Ich fege im Urlaub viel, dann nehme ich noch 12 Kondoms mit. Dann nehme ich 12 Kondoms mit. Im Urlaub habe ich immer 12 Kondoms dabei. Ein Dutzend mal ficken muss sein pro Urlaub. Im Dutzend mit fickt Kondoms. Mal billiger. Genau. Oder so, ja. Die Kondoms brauche ich zum Ficken. Ja. Hitler. Heute machst du die Quote wieder voll. Ja, ja, ich bin ja eher einer, der näher an den Leuten der Straße ist und die Leute der Straße wollen das echt nicht mehr hören. Ja. Also immer deine Politik, Peter. Brauchst du einen Taschentuch? Fängst du gerade an zu weinen? Nein, ist alles gut, alles gut. Ja, komm, jetzt atmen wir nochmal durch. Also, nichts darf man mehr sagen. Jetzt lass dich doch mal drücken. Bitte, Finger weg. Komm, ich lutsch an deiner Fußbutter. Kannst du bitte diese Schmodderpampe unter meiner Vorhaut ausschlabbern? Also Kondoms, der hessische Plural. Guter Plural. Wie ist jetzt der Plural von Dom? Dome, oder? Dome, zwei Dome, wahrscheinlich. Ja, aber es gibt auch, komm, wie viele Dome? Ha, Domanden. Ja. Wie viele Dome gibt's? Den Ulmer Münster. Richtig. Den Kölner Dom. Kölner Dom, die Pauluskirche in Heidenheim. Die Pauluskirche in Heidenheim. Das gefühlten Dom. Ja. Grüße gehen raus nach Heidenheim. Wir hatten wieder sehr viel Spaß. Heidenheim Brenz Hooligans. Ja. Ja, wir haben sehr viel Brenz geschrien und sehr schön war die Crowd aus dem Bistro am Zollamt war auch im Treff 9, plus Jungpunks, sehr viele Jungpunks, Kiddypunks, die haben sich sogar, es gab sehr, sehr viel Stage-Diving, weil wir sehr, sehr viel dafür aufgerufen haben und ich habe das erste Mal ein sehr schönes Bild gesehen, alle minderjährig mit Iros und so weiter, also wirklich so eine richtige Deutsch-Punk. Ist der Nachwuchs. Genau, da ist er. In richtig schöner Deutschpunk-Kutte haben sie sich angestellt während eines Songs, um Stage-Dive zu machen. Sie haben auf der Bühne eine Schlange gebildet und haben während eines Songs, gab es aber dadurch 5 Stage-Dives. Es ist so Heidenheim. Ja, aber also die Rekordquote für Stage-Dives wurde da eigentlich ganz gut gebrochen. Wahrscheinlich weltweit. Weltweit, weil er auch sehr, weltweit für den bestorganisierten Stage-Dive. Ja. Ja. Und auch sehr schön, auch gendermäßig sehr schön gemixt. Zwei Mädels und 2 Jungs. 3 Jungs. Ja, war leicht gemixt. Für die Punkquote war es gut. Ja. Also zwei Frauen, die springen, damals bei uns nicht gegeben, als wir noch mit Nils Ruf und Lämmermann bei Viva die Show gemacht haben. Da war nur Milka da und Eni van der Maiklokjes und Heike Malkatsch. Doch, da waren schon ziemlich viele. Und Ritter Sport. Ritter Sport? Wegen Milka. Ach so. Ja. Habe ich geklaut von Stefan Raab, den Witz, den er 1994 gemacht hat. Cool, ja. Damals hat Ritter Sport aber auch noch, waren anständiges schwäbisches Unternehmen. Und jetzt nicht mehr? Ja, sagen wir mal so, die haben halt recht lange, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch tun, aber die haben sehr, sehr lange noch, auch nach dem russischen Angriffskrieg, Schokolade in Russland verkauft, um die Arbeitsplätze in Schwaben zu sichern. Das war die Begründung. Da hat Rittersport so einen kleinen, früher waren sie ja die Hippen, die so Effle und Fertle Sondereditionen gemacht haben, aber so in Putins Russland weiter Schokolade verkaufen, macht sie ein bisschen uncooler. Ja, habe ich nicht mitgekriegt. Ja, hat kaum jemand mitbekommen. Genauso wie... Du hast es gelesen in Stuttgarter Zeitung, Seite 19. Nee, es war schon... Es war schon auf web.de. Nee, es war ein Zeitartikel, wo mehrere Unternehmen dann angeklagt wurden. Okay. Ja, genau. Genauso wie ja, wo man auch aufpassen muss, bei Müller-Milch, der ja schon immer harter Unterstützer von der Rechtsradikalen... NPD. Der hat ja auch stark jetzt die AfD unterstützt. Kann ja, jetzt nochmal raus. NPD ist ja auch ein bisschen out. So, die sind ja nicht mehr so stark. Deswegen muss man bei die neuen rechnen. Geschluckt. Ja. Also Müller-Milch auch problematisch. Genau, Müller, diese Firma hat, glaube ich, sehr viel der NPD mal gespendet. Irgendwie vor allen Dingen muss man da auch ein bisschen aufpassen, weil die haben zum Beispiel Weinstephan. Weinstephan ist auch von einem Müller-Konzern. Ah ja. Ja. Ja, die sind groß. Wahrscheinlich ist auch Bitburger von denen. Oder Holsten. Heute trinkt ja keiner von uns Bitburger. Leider nicht. Ich trinke gerade einen Dinkelacker. Und ich ein Störtebäcker. Und davor trank ich ein Holsten. Was sehr schön war, als ich beim Plattenschau-Podcast war, der wird ja da draußen in der Peripherie aufgenommen, in Leonberg, bin ich und freitags um 3 habe ich gedacht, ja gut, dann fahre ich mal mit einem Kfz dahin. Individualverkehr muss wieder stark gemacht werden. Nee, mittags um 3. Ah ja. Und die beiden Hosts haben aber sehr schön Bier getrunken. Und die haben wahrscheinlich auch Parkplätze gehabt. Die haben auch Parkplätze gehabt, ja. Aber ich war mit dem Auto da. Und da war ich mal im Podcast zu Gast, wo die Hosts wie wir waren. Und die haben um 15 Uhr schon gesoffen. Ja. An einem Werktag. Freitag, das muss man sagen. Es war letzten Freitag. Ja, Freitagnachmittag. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, aber habe dann gedacht, vielleicht wäre ich doch besser mit dem Bus gekommen. Die trinken ja auch Freitagnachmittagsbier. Sind halt noch echte Punks hier, der Florian und die Nathalie. Die schmeißen auch mit Steinen auf Bullen. Ich glaube, ich hab den Flo auch noch nie der Florian genannt. Das sind schon ganz schöne Punks, der Florian und die Nathalie. Florian und Nathalie. Ja. Ja, die Folge hat auch 2 Stunden gedauert fast. Glaube ich. Ja. Wenn einer was über Schallplatten zu erzählen hat, dann Jean-Paul Prüm. Ja, die drehen sich und du legst eine Nadel drauf. Genau. Ja. So vielleicht sollten wir mal... Vielleicht sollten wir auch mal... So eine Ecke machen, weißt du, Schallplatten am Mittwoch oder so. Ich liebe ja Musik. Ich glaube, ich habe viele Ahnung. Manchmal mache ich ganz eklatante Fehler, aber... Ja, meine Lieblings-Metal-Band ist ja Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Die machen ja richtig tollen Metal. Metal. Gangster-Metal. Also wird Zeit, dass ich, glaube ich, mir eine Fest- und Flauschig... Pause gönnen. Das ist unser starker Vorteil. Wir kommen nur einmal im Monat. Ja. Dann kannst du eigentlich keinem so richtig auf den Sack gehen. Deshalb sind wir so beliebt. Genau. Deswegen mag ich auch zum Beispiel Lux und Vogeltobi mit ihrem Podcast, weil die kommen auch nur alle 2 Wochen. Das Und zwischenzeitlich fand ich nämlich beide richtig, richtig ätzend, weil da haben sie wöchentlich gesendet und noch mehr. Da habe ich beide gehasst. Aber jetzt, wo sie alle 2 Wochen, das ist die richtige Dosis. So. Die haben sich auch gegenseitig gehasst. Wahrscheinlich. Ja. Stell dir vor, also, naja, gut, wir sind. Wir zwei. Wir könnten täglich anmachen. Ja. Obwohl, wahrscheinlich würde ich irgendwann in so einen Schutzmechanismus rutschen und die ganze Zeit nur noch Kölsch reden und dich Petzi nennen. Ich würde nur noch Hitler, Hitler, Penis, Penis, Vorhaut, Ficken. Dann wären wir wahrscheinlich Eichel, so richtig Kult. Fußbutter. Abkulten. Kultpeter. Ja. Ja, wir müssen mehr in die sozialen Medien auch wieder rein. Ich habe gesehen, ich kriege die letzte die Zeit Kohle. In den sozialen Medien, ich glaube, ich habe jetzt endgültig keine Lust mehr, weil wenn ich Instagram aufmache, bekomme ich immer wieder die gleichen Videos gezeigt, wie ein Typ einfach von einem Brett Metallkugeln auf Getränkeflaschen rollen lässt. Die zerspringen dann. Der lässt halt einfach Eisenkugeln von einem schrägen Brett auf Bierflaschen zum Beispiel rollen oder auf Colaflaschen oder auf gefüllte Flaschen, so große Glasgefäße mit gefüllten farbigen Flüssigkeiten. Der macht einfach in seinem Hinterhof einfach immer die ganze Zeit Flaschen kaputt mit Eisenkugeln, die von dem Brett runterrollen. Oh, das ist so und das gucken Leute. Ja, und aber nicht nur 3, sondern 3 Millionen. Ja, deswegen kriege ich die wahrscheinlich angezeigt. Und das ist Content. So furchtbar. Oh Gott. Und wenn du dir vorstellst, du bist der Typ, der immer in seinem Garten einfach einen Kasten Bier erstmal zu einer Pyramide stapelt, dann die Eisenkugeln aus der Garage holt, sein Brett schräg stellt und dann im Hinterhof einfach die ganze Zeit seine Getränke kaputt rollt und damit Klicks bekommt. Und ich hoffe, er bekommt kein Geld. Wahrscheinlich bekommt er dafür sogar Geld. Klar, wenn du 3 Millionen Klicks hast, kriegst du ein bisschen Geld dafür. Und allein schon diese Vorstellung, du stehst morgens auf und dein Tag besteht daraus, in den Getränkemarkt zu fahren, um Getränke zu kaufen. Und zwar nicht, um sie zu trinken, sondern um sie im Hof mit Eisenkugeln kaputt zu rollen, weil das ist dein Job. Ja, nee, das finde ich legitim, weil das ist seine Passion. Das macht ihm Spaß, macht ihn vielleicht glücklich. Was mich nur stört, dass es konsumiert wird. Die Leute schauen, ja. Genau. Ja. Aber die schauen es ja auch nicht und denken, ah ja, geil, Eisenkugeln. Sondern die schauen das und 12 Sekunden später haben die es wieder vergessen. Und dann kommen aber die Eisenkugeln eine Woche später wieder. Ja. Also es sind ja nur noch so irgendwelche heißen Metallkugeln in irgendwelche Dinge legen, die schmelzen. Kriege ich angezeigt. Das ist so furchtbar. Dann bekomme ich die ganze Zeit angezeigt, wie eine Hydraulikpresse Sachen kaputt macht. Wobei ich da sagen muss, da habe ich noch den größten King drauf. Einfach eine Hydraulikpresse, die alles zermalmt. Ja, ist ja schon geil, so einzeln für sich. Ja, aber das, es sind ja, ist ja eins von 100.000, was dann durchgeballert wird den ganzen Tag. Genauso wie diese ganzen Lifehack-Videos. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr auf diese Welt. Ja, da dieses Kochenzeug ist ja auch geil, wenn dann irgendjemand in 30 Sekunden wird irgendein Rezept und dann musst du das so braten und hier schneiden und zack, bumm, peng. Und Käse. Und dann sieht das Essen lecker aus. Aber du guckst ja dazu noch 100.000 andere an und vergisst es wieder. Was genau? Dieses Essensvideo. Ach so, habe ich schon wieder vergessen. Genau, genau. Ja. Dann denk mal, während man das guckt, in deinem Gehirn passiert dann irgendein Endorphinscheiß und oh ja, das muss ich auch mal kochen und das sieht lecker aus. Aber du machst es nie, weil du guckst da noch 50.000 weitere Videos an, wie irgendwelche Eisenkugeln Flaschen zersprengen oder was weiß ich. Ja, irgendwelche Typen Witz werfen darüber, wie jemand seine Frau hasst oder sowas. Das, solche Sachen und dann noch ein bisschen Geschwurbel und zack, ist zack, der Tag vorbei. Die Sonne geht unter und denkst du, ah, was koche ich heute? Den üblichen Scheiß, nämlich Knäckebrot mit Salami. Und dann ziehe ich mir ein Kondoms über, weil dann geht noch die Fetzi ab. Plural, Kondoms. Du ziehst dir direkt zwei Kondoms drüber. Doppelt gemoppelt hält weil besser. Weil deine Vorhaut so stinkt. Nee, weil doppelt gemoppelt. Mensch, tu mal mit deiner Politik. Fußbutter. Bartconditioner. Geil, ja, das war so, mein letztes, genau, worüber ich mich aufregte. Ja. Ärgerliches Social Media, bitte abschaffen. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach mal, können wir uns darauf einigen, dass wir uns einfach einen Monat im Jahr raussuchen, wo wir einfach mal eine Pause machen. Wem gehört denn die ganze Scheiße auch? Guckt euch doch mal die Nasen an. Nein, hier Zuckerberg. Ach so. Ach nee, dir gehört DM. K. Mir gehört DM, ja. K. Und ich verkaufe da keinen Content. Ich verkaufe nur Pflegeprodukte, die erschwinglich sind und gut für deinen Körper, wie Fußbutter. Sehr gut gepflegten Bart trage ich derzeit. Ja, ich sehe und höre ihn. Ja. Ja, nee, von daher, also wird man vielleicht einen Monat im Jahr einfach auch gesetzlich. Nein, ich bin für 12 Monate im Jahr. Das wäre auch gut, aber wir können ja mal mit einem Monat anfangen, weil dann merken die Leute, dass das echte Leben gar nicht so verkehrt ist. Ja. Ja. Nein, ich bin radikal für 12 Monate im Jahr Verbot. Okay, 12 Monate aber im Jahr. Gesetzlich verboten. Aber guck dir mal die Nasen an. X. Elon Musk. Selbst wahnsinnig geworden, weil er die ganze Zeit dieses Ding benutzt hat, bevor er gekauft hat. Dann war er auch noch der König davon. Jetzt ist er vollkommen wahnsinnig und Antisemit. Meinst du, der konsumiert das auch so viel? Der hatte ja vorher sehr, sehr viel konsumiert auch. Ach so, okay. Ja. Und hat auch Ach stimmt, der hat es ja erst gekauft. Meine Quelle ist ja sein Laden ursprünglich gewesen. Ne? Meine Quelle ist nicht Seth Meyers, sondern ein anderer US-amerikanischer Talkshow-Host, wie heißt der Engländer, der in den USA eine Show hat? Ja, ja, weiß, wen du meinst, mit so schwarzen Haaren. Genau, spielt auch bei kleiner. Community einen englischen Professor, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, ja, ja, Ihr wisst alle, wen wir meinen. Der hat eine Folge über Musk gemacht und da hat er ein paar schöne O-Töne auch gehabt zu Musk. Und der hat wohl mal nachts, also bevor ihm Twitter gehörte, war er mit einem Freund zusammen trinken und war im Hotelzimmer und der Freund hat gesagt, jetzt hör mal auf, bitte deinen Scheiß zu posten nachts. Und hat sein Handy in den Tresor des Hotels eingeschlossen. Der Musk, Freund. Der Freund zum Schutz von Musk. Und Musk hat schon eine halbe Stunde später den Hotel-Security alarmiert gehabt, damit er ihm den Safe aufmacht, weil er twittern musste. Okay. Ja. Junkie. Aber er war wahrscheinlich komplett zugekokst währenddessen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber man sieht eine gewisse Abhängigkeit. Jetzt hat er sich den Scheißladen noch gekauft und jetzt ist alles nur noch wahnsinnig. Und alle anderen sind ja genauso wahnsinnig. Ja. Ja. Das ist ja ganz schön dunkel. Muss ich mal twittern. Ich muss das Ex auch kurz twittern. Einen kleinen Moment. Wir also jetzt kurz bei YouTube. Wir winken kurz. Ihr seht, wir haben die Handys in der Hand. Alle, die die Xiaomi-Folge irgendwie bei Spotify oder so hören. Wir twittern kurz. Ja. Kauft den Balea Adventskalender. Heute bei DM. Über wen wollte ich ablästern? Über Hitler. Ja, wahrscheinlich. Hitler, böser Mann gewesen. Hitler. Ja, war irgendwann mit Antisemitismus. Aber irgendwo hatte er ja auch recht. Ich habe mir eine neue Bahnkarte gekauft. Cool. Geil. Damit stehen den Bahngeschichten in Zukunft wieder nichts im Weg. Genau. Nee, meine ist ja abgelaufen letzten Monat. Haben da müssen wir die HörerInnen noch mitnehmen, weil du hast mir ja am nächsten Tag, du hast ja in der Folge erzählt, du wirst sie noch mal einen Tag so richtig nutzen. Ja. Und dieses Bild, was du mir privat geschickt hast, du sie genutzt hast, war ja wunderschön. Nicht nur ich, sondern auch viele Milliarden andere. Sehr, sehr viele Menschen, so wie das aussah, ja. Es war toll. Hast du in den Zug noch reingepackt? Ich hab gedacht, also von dem Foto, das du mir geschickt hast, und Achtung, jetzt wird ein bisschen rassistischer Stereotyp. Aber ich habe gedacht, gut, die Leute, die Peter jetzt da vor dem Zug, der schon da steht, auf dem Bahnsteig fotografiert, wenn die alle in den Zug rein wollen, sieht der Zug aus wie ein Zug aus Indien. Weißt du, wo die Leute überall aus den Fenstern raushängen, auf dem Dach sitzen? Ich habe nicht mehr reingepasst, bin trotzdem mitgefahren auf dem Dach. Ja, so sah es aus. Es war minus 12 Grad. Nee, wie ist es wirklich ausgegangen? Nee, ich bin irgendwie reingekommen. Und als ich dann drin war, also es war sehr viel los und irgendwie 9 Züge sind ausgefallen, deshalb mussten die Menschen, die sonst in 9 Zügen fahren, in einen. Plus die 9 Züge, die ausgefallen sind, die sind auch noch in den Zug eingestiegen, der da noch gefahren ist. Genau, die Züge selbst. Die Züge selbst, ja. Und die müssen Personal, ja auch irgendwo da hinkommen. Das Zugpersonal auch. Genau, ja. Ich war dann drin und dann kam eine Durchsage, dass es draußen am Tor, am Südeingang 5, Busse gibt, die direkt zu diesem Zielbahnhof fahren. Und den hast du genommen? Nein, ich konnte ja nicht mehr raus. Ach so, ja, okay. Also, ich war ja dann, ich stand da eine Stunde an, bis ich drin war. Ja. Es gibt Busse. Ich habe es dann durchgezogen. Okay. Ja, da war ich nur 6 Stunden später da. Also ich habe, glaube ich, nur so 9 Stunden gebraucht für 120 Kilometer. Hm. Geht eigentlich. Kann man machen. Zu Fuß machst, ich meine, wir sind mal 40 Kilometer und dafür haben wir 7 Stunden gebraucht. Ja, stimmt. Ja. Ja, deshalb, zu Fuß brauchst du länger. Deshalb ist es vollkommen normal. Jetzt hört mal auf, über die Bahn die ganze Zeit zu meckern. Zu Fuß braucht man länger. Genau, ja. Genau. Ich habe auch noch den Pro-Tipp. Du hast alles richtig gemacht, weil ich war mal im Zug von Frankfurt nach Stuttgart. Und dann wurde in diesem Zug durchgesagt, dass dieser ICE zu voll ist und alle Leute bitte aussteigen sollen, die nach Stuttgart wollen, weil da käme noch einer, der auch direkt fahren würde. Und sonst könnte dieser Zug nicht weiterfahren. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn der gute Herr Lokführer das so eindringlich sagt, dann werde ich mal aussteigen. Bin ausgestiegen, bin in den nächsten ICE nach Stuttgart, der wirklich auf dem gleichen Gleis eingefahren ist, dann wieder losgefahren ist und wirklich ein Direktzug war, eingestiegen. Woraufhin ich mir dann bei der Ticketkontrolle als erstes von der Schaffnerin anhören musste, sie haben kein Ticket für diesen Zug, denn das hier ist ein schnellerer ICE als den sie gebucht haben. Also du hattest so ein Zugbindungsticket, so ein super Sparpreis. Nee, es war irgendwie so wirklich dann so ein Express-ICE. Warum auch immer. Also so wie der von Köln, Frankfurt-Köln, da zahlst du ja auch so einen Aufpreis. Der Sprinter. Der Sprinter, genau. Der Sprinter. Genau. Ich hatte kein Sprinter-Ticket, sondern ich hatte ein ICE-Ticket, das noch in Mannheim gehalten hätte oder hätte umsteigen müssen oder so. Ich hoffe, du hast sie dann als blöde Fotze bezeichnet und mit deiner Vorhaut eingerieben. Ganz genau so habe ich gemacht. So war Nein, das nämlich. Nein, es war wirklich so, ich bin diesem Lokführer von dem vorherigen ICE, habe ich einfach gedacht, gut, der sagte ja, dann mache ich das. Saß er in dem ICE und dann meinte die Schaffnerin so, da müssen Sie jetzt 40 Euro Aufpreis zahlen und seien Sie froh, dass ich Ihnen keine Strafe gebe. Und da war ich wirklich zickig und habe gesagt, wir können beide jetzt bis nach Stuttgart fahren, weil Sie werden von mir keinen Cent sehen, weil der Lokführer im vorherigen Zug gesagt hat, ich soll genau diesen Zug nehmen, sonst wären beide ICEs nicht gefahren. Woraufhin sie dann neben mir stand, mich angestarrt hat und ich gesagt habe, wir kommen hier beide nicht weiter. Und der ICE fährt eh bis Stuttgart, dann klären wir es halt da. Von mir aus rufen sie auch die Polizei. Okay, wie so ein Dieter Nuhr. Okay. Nein, ich war wirklich, ich hatte auch schon 3,5 Stunden Verspätung bis Frankfurt auf dem Buckel. Und 3,5 Kolben im Hals. Und 3,5 Kolben im Hals. Nochmals das, sondern einfach nur schon den Kasten voll. Aber ich habe sie nicht angeschrien. Ich bin ganz ruhig geblieben. Woraufhin sie dann kurz neben mir stand und ich da saß und meinte dann so, wir können das wirklich in Stuttgart klären. Der Lokführer im vorherigen Zug hatte gesagt, und ihnen werden noch andere Leute begegnen. Und da bin ich noch immer beleidigt über meine Mitfahrenden, weil jeder in diesem Zug, ich war der Erste, der kontrolliert wurde mit diesem Ticket, jeder in diesem Zug war in dem ICE vorher und hatte das gleiche Ticket wie ich. Und die haben bezahlt? Nee. Nee. Daneben, neben mir wurde dann ein Typ, der in unserem Alter auch war, kontrolliert und er meinte, gleiche Geschichte und guckte mich solidarisch an. Und dann meinte ich so, dachte ich so, ja, du hättest auch eben schon sagen können. Also wenigstens den Sack. Okay, aber Satz, ich war in dem gleichen Zug und so hat es sich dann durch diesen ganzen Waggon gezogen. Da gleiche saßen nur Geschichte. Leute, aber der Lokführer hat und dann hat sie nach dem fünften Fahrgast realisiert, okay, scheinbar scheint er wirklich weit. Aber ich war der Erste in der Reihe, der dran war. Aber ich muss wirklich. Aber hättest du, wenn du der andere Typ neben mir in dem anderen Zweiersitz gewesen wärst, und da sitzt jemand und wird gerade kontrolliert mit dem Ticket, das du auch besitzt, wo du die gleiche Geschichte erlebt hast, wo genau die gleiche Aussage vom Lokführer gefallen ist, und du ja weißt, du wirst als nächstes kontrolliert, also er hätte sogar aus intrinsischer Motivation schon sagen können, ich habe das falsche Ticket, hättest du nicht während dieser Diskussion, die ich da führen musste, mal gesagt, habe ich auch gehört? Ja. Also nur, nee, habe ich auch gehört? Ich würde da schwitzen, Schweißausbrüche kriegen und so weiter. Eigentlich muss ich was sagen, aber ich bin zu großer Lappen, mich da jetzt einzumischen. Okay. Weil ich bin eine Wurst, ich bin ein Lappen. Okay, ja, ich bin ja eher so ein Mann, der sich für die kleineren Leute einsetzt. Ein ich bin einer von euch hier, Du bist Hörerin. Sowas wie Leon Trotzki. Nee, vor allen Dingen geht es mir um die Menschen. Ich liebe die Menschen. Ich finde es gut, dass es Menschen wie dich gibt. Ich bin eine Wurst, du bist keine Wurst. Ja, manchmal habe ich auch, kommt auf meinen auf meinen emotionalen Zustand an. Wäre ich noch eine halbe Stunde mehr zermürbt gewesen von der Bahn, hätte sie meine EC-Karte schneller durch dieses Lesegerät gezogen, als ich sagen hätte können, der Lokführer hat aber gesagt, weil mir einfach zu viel anstrengend gewesen wäre zu diskutieren. Genau, wäre ich der Erste gewesen, also in deiner Position gewesen, wäre ich diese Wurst gewesen, so, ach so, ja, Entschuldigung, ach so, ja, dann hätte ich bezahlt. Ja, aber das fand ich zu unfair. Ja, nee. Und ich hatte noch Kampfgeist. Ich hatte noch einen gewissen Kampfgeist in mir. Ich ärgere mich dann, aber... Eine halbe Stunde später hätte ich gezahlt, hätte mich 2 Stunden geärgert, aber dann wäre ich auch ein Schlucker gewesen und hätte Feierabend gehabt. Nee, ich hätte mich nicht mal geärgert. Ich hätte mich schon geärgert, weil Ungerechtigkeit, weißt du? Ich meine, ich bin Milliardär, ich habe eine Drogeriemarktkette. Ich bin ein erfolgreicher Autor, dank meiner Drogeriemarktkette. Du bist Frank Rossmann? Ja. Nein, ich bin der Sohn von Helmut Kohl. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Wir sind Söhne von Helmut Kohl. Ja, du bist mein Bruder. Oh Gott. Und Arzt. Ich wäre irgendeine Wurst gewesen, die da bezahlt hätte. Und also wäre ich in der ersten Position gewesen, da wo du warst dann, also als Erster angesprochen, wäre ich so ein Zuhörer gewesen wie dieser Typ, hätte ich auch nichts gesagt. Punkt, ja. Ich bin eine Wurst. Aber dieser Typ, trotzdem hat mir da eine große Solidarität hat ja dann letztendlich auch genau nicht eingeknickt, sondern hat auch gesagt, bei mir ist es das Gleiche und hat auch kurz gesagt. Ja, du hast es ihm aber auch diesen Ball perfekt hingelegt. Der musste ja gar nichts machen. Gleiche Geschichte. Du hast die ganze Vorarbeit geleistet. Du bist Leon Trotzki. Nee, letztendlich war ich wieder Wohnungsmarkt in Stuttgart. Ich hatte den Kessel voll. Boah, ich musste gerade trinken, aber ich habe sehr laut gelacht. Ich habe nur kurz diesen Mute-Button gedrückt. Ja. Hat sich angeboten, gell? Ja, ja. Aber fiel mir klar, eigentlich hatte den Kessel voll. Alter Schwede. Also bist du Lokalhumorist? Schon. Also neben Christoph Sonntag bin ich der Lokalhumorist, ja. Wenn du jetzt noch Schwäbisch könntest, ja, dann wärst du wahrscheinlich wirklich so reich wie Christoph. Ja, ich versuche in die Fußstapfen von André Lux zu treten, weil der ist ja mittlerweile weggezogen. Der wohnt ja jetzt so Richtung Bodensee. Okay, das verraten wir hier einfach. In der Kleeblattstraße 7 in 12943. Weißt du, warum wir das erzählen dürfen? Ich könnte sogar den Ort sagen, in dem er wohnt, weil er erzählt das in seinem Podcast. Ach so. Weil ein öffentliches Format ist. Ich würde noch kurz kurz seine IBAN durchgeben. Die erzählt er nicht im Podcast. Das ist die 7. Der hat auch so ein frühes Konto wie du. Naja, du hast doch die 6, gell? Nee, 4. 4 sogar. 4. 5 und 6 sind irgendwelche. Vergiss mal immer. 5 und 6, oh, da hatte ich noch davon. Es sind auch irgendwelche normalen Menschen und die 7 hat André Egon Lux. Krass. André Egon Lux. Forever. Forever. Wir haben den Lappen schon vollgequasselt heute. Eine Stunde. Sind wir eine gute Stunde. Das ist eine Stunde ist drinne. Plattenschau, ich gucke in eure Richtung. Das ist eine gute Länge für einen Podcast. Sollen wir noch ein bisschen, weil wir an Heiligabend laufen, noch ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten? Wir könnten Hoch auf dem gelben Wagen auf Chinesisch singen. Ja, oder in irgendeiner Weihnachtsfolge habe ich die ganze Zeit den Kevin allein zu Hause und in New York Soundtrack gesummt. Du. Weißt du, wo er die Fallen aufbaut und so. Ah, das kommt da. Ja. Ja. Ich gebe, während du das summst, gebe ich noch ein paar Weihnachtsfacts. Facts mit F-A-X, so wie Facts. Weihnachten, Kevin, auch Weihnachten. Ich gerade den Mann mit der Schaufel, er ist eigentlich voll nett. Bitte unterbrich mich nicht. Wir sind der Podcast, der sich nicht unterbricht. Der Mann mit der Schaufel hat gerade seine Enkelin-Geschichte erzählt, aber jetzt muss Kevin schnell heim. Er macht sich noch Macaroni mit Käse. Da. Und dann baut er die Fallen auf, aber eigentlich schon fast viel zu spät. Nee, er baut erst die Fallen auf und dann ist der Macaroni mit Käse. Jetzt wird es skurril, glaube ich. Ja. Ich will noch kurz euch das mitgeben, dass Weihnachten auch Christfest oder Heiliger Christ genannt wird. Laut Wikipedia. So verabschieden wir gleich, oder? Genau. Frohen Heiligen Christ. Froher Heiliger Christ. An alle Christen da draußen, Happy Birthday, Jesus Christus. Yo. Alle Nicht-Christen. Ja, frohes Fressen. Ihr scheiß Leecher, nehmt die Feiertage von den Christen mit. Frohes Fressen. Genau. Ja. Eigentlich solltet ihr Schweine arbeiten gehen. Dann noch eine. Nicht mal Kirchensteuer zahlen, aber trotzdem am 25. Dezember frei haben wollen. Dann noch der Aufruf an alle gebärfähigen Deutschen, die den Nachnamen Stollen tragen. Falls der nächste Sohn geboren wird, bitte ihn Chris nennen. Chris Stollen. Fände ich gut. Ja. Also alle Stollens in Deutschland, Herr und Frau Stollen. Falls ein Sohn geboren wird, Chris Stollen. Obwohl das sogar ein genderneutraler Name, der geht auf alle Geschlechter. Christina, Christian, Chris, Christoph. Einfach im Perso auch bitte Chris, nicht Christian oder Christina, sondern einfach nur Chris. Chris, so wie Jesus Chris. Ja, Chris Stollen. Jesus Chris Stollen. Jesus Chris Stollen. Tuss. Jesus Christus. Naja, gut, es wird wirr. Ich muss mich auch entschuldigen. Wie wollten wir die Leute nochmal? Was wollten wir nochmal? Keine Ahnung. Es ist ein fröhliches Christusfest. Das heißt Heiliger Christ. Heiliger Christ. Morgen ist übrigens der Tag. Ach, wir haben ja den 21. Heute ist ja gar kein Freitag. Ja, es ist fast Weihnachten. Also ihr hört uns bestimmt noch vor Heiligabend. Und noch die gute Nachricht ist, morgen am 22. ist der dunkelste Tag des Jahres. Oh, wir haben es geschafft. Und dann werden die Tage wieder heller. Wir haben es geschafft. Also wenn ihr diese Folge, wenn ihr diese Folge hört, ab jetzt werden die Tage wieder heller. Wir haben die dunkle Phase, wir haben den dunklen Boden erreicht in Pirna und auch was Tageslicht betrifft. Ab jetzt werden die Tage wieder heller. Wem haben wir das zu verdanken? Friedrich Merz. Jesus Christus. Okay. Happy Birthday. Alle. Beides Personen mit unglaublicher Strahlkraft. Genau. Ja. Und Söhne von Prostituierten. Vermutlich. Wahrscheinlich, ja. Danke fürs Zuhören. Merry Christmas. Alles Gute zum Geburtstag, Jesus Christus. Bis bald. Tschüss. Und für die, die nachhören, viel Spaß im Freibad nachher. Genau. Dein Ciao. Jean-Paul Peter Prüm. Patsy out. Peter Prüm. Was war das denn jetzt? Du hattest Weihnachtsfeier, gell? Ich hatte komplett Weihnachtsfeier. Ja. Ich habe mir irgendwann die letzten Tage in die Backe gebissen. Deswegen habe ich schon so einen betrunkenen Reden. Ja, und wo ich zwei Bier getrunken habe. Und ich rede wie ein Betrunkener, weil ich tatsächlich komplett betrunken bin. Ja, du hast ja auch Glühwein. Ich komme von der Weihnachtsfeier in diesen Podcast rein. Ich habe so getan, als wäre ich nicht betrunken. Bin's hat keiner aber. Gemerkt. Also die denken die ganze hat Zeit, keiner ich gemerkt. Hätte einen. Die denken die ganze Zeit, ich hätte einen im Latten. Ich habe eine schwere Zunge. Zweieinhalb Bier getrunken. Ich 14 oder so. Ja. Aber ich habe wirklich, mein Mund besteht nur noch aus einer Wunde letztendlich. Ja. Nein, Quatsch, ich habe hier so einmal kurz ein Zahnfleisch gebissen. Also es merkt ja keiner. Du, ich müsste mal meine Füße einbuttern, hast ja, du da? Ich brauche jetzt eine Zigarre. Ja. Ja. Was mir letztens jemand gesagt hat, ist, wir würden so Sketche immer am Ende der Folge machen. Und dann habe ich gedacht, fuck, die muss so rausschneiden. Ja. Also erinnere mich kannst, bitte. Kannst du mir diesen Zigarrenschneider geben, dass ich hinten dieses Ding erinnerst du mich bitte daran, dass ich wirklich mal dran denke, am Ende der Folge zu schneiden. Ja, das wird schon irgendwie auch machen. Sonst halten das irgendwelche Leute für einen Sketch. Die werden sich schon Mühe geben, oder? Ich meine, Menschen machen keine Fehler. Naja, egal. Also du erinnerst mich dran, ja. Ich schneide raus. Ich putter mir die Füße an. Zigarre. Ich gehe jetzt hier Füße buttern mit meiner Vorhaut. Füße gebuttert.